Toll, toll, super toll. Jetzt muss ich was über mich sagen. Nein, der. Wir werden doch jetzt interviewt. Deswegen habe ich euch Null gefragt, Folge ob ich euch interviewen soll. Achso, ja, gerne. Das wäre doch echt gut. Dann haben wir die Nullfolge direkt mit drin. Machen wir Schnitt, dann machen wir zwei Dateien, dann haben wir das fertig. Mhm. Dann musst du dich erstmal vorstellen als Moderator. Ja. Hallo, mein Name ist Irrelevant. Das ist die erste Folge von Anarchie. Die Nullte. Die Nullte Folge von Anarchie und Alkohol. Ja. Das ist der Podcast vom Till. Till. Ja. Warum Anarchie und Alkohol? Weil das zwei Themen sind, bei denen ich mich halbwegs auskenne. Oh, das hat man jetzt nicht gehört im Podcast. Und mit wem machst du das zusammen? Mit meiner lieben Partnerin Steffi, die mich gerade so nett darauf hingewiesen hat, dass ich mit dem Bein wibbel. Ich bin gerade unter den Tisch getreten. Und was ist da dein Part? Mehr Anarchie oder mehr Alkohol? Nur Anarchie. Nur Anarchie? Alkohol bist du gar, nicht, gar kein Fan von? Okay. Gar nicht, nein. Und worum soll es in eurem Podcast gehen? Ja. Außer Anarchie und Alkohol, ich glaube, das reicht vielleicht für ein oder zwei Folgen, aber. Ja, also Alkohol reicht immer für ganz viele Folgen, ja. Also du musst nur genug von dem Zeug in andere Menschen reinschütten, dann erzählen die dummes Zeug und bestenfalls wird das dann auch noch unterhaltsam. Also von daher mache ich mir wenig Sorgen um mangelnde Gespräche. Dann vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was über euch. Also wer ihr seid und was ihr gerade so sonst noch macht, außer Podcasten. Das interessiert doch keinen. Klar interessiert das jemanden. So, die Steffi möchte anfangen, hat sie gesagt. Ja, ich bin Steffi, ich bin 29D, ich komme aus Wuppertal und ich mache nichts anderes den ganzen Tag außer Podcasten. Außer Podcasten, okay, das genau. Hört sich ja gut an. Und keinen Alkohol trinken. Das hört sich gut an. Und der Till? Ja, der Till ist 34, kommt aus Castrop-Rauxel, beruflich wohnt er im Auto und privat kann er eigentlich auch nur Internet und Podcasten, mehr ist da nicht zu holen. Stimmt. Okay, also das heißt, ihr habt eigentlich im Grunde keine Interessen außer Podcasten. Das ist richtig. Ihr macht den ganzen Tag nur Podcasten. Ja, das okay. Macht die inhaltliche Arbeit auch ein bisschen schwieriger, aber wir haben gerade zwei Kisten Bier geholt. Ich bin da zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Ja, aber das wird ja auch nicht mehr Inhalt dann beim Bier. Nee, du müsstest zwischendurch auch mal Neues holen, das ist richtig. Wir haben aber auch, also Whisky wollen wir auch noch trinken und Wein auch. Also ist nicht so, dass das jetzt so monothematisch wird. Okay. Gibt ein breites Spektrum. Ja. Ja. So. Reicht das für die Nullnummer? Das war auf jeden Fall eine Nullnummer, ja. Ziemliche Nullnummer. Liebe Hörer, das war die Nullnummer.